नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवा ति स्वाकातो भगवता धम्मो संदीथिको अकालिको एहि पासिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदिता विन्युहि ति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदां चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुगला एस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा ति एवं बुद्धं सहन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो नहि सति इति. So, heute werden wir den Teil von Anapana-Übungen, die mit Achtsamkeit aufgerichtet an Körper zu tun haben, vier Übungen, wie sie in der Yogacara-Tradition geübt werden. In der Tat, diese Tradition ist basiert auf was auch in Vaibhashika, in Sarvastivada vorhanden ist. Wir haben auch erklärt die fünf Schritte, also vier Schritte, die vor diese 16 Übungen kommen. Wir haben auch gesagt, dass diese 16 Übungen, so wie sie in der Yogacara-Tradition verstanden wurden, sollen dann besonders in Bezug zu Bhavana-Marga, nachdem man schon Darshana-Marga, den Weg von Sehen, verwirklicht hat und will dann von den Rest von Sanyojanas, von den Befleckungen loswerden, dann am besten übt er diese 16 Übungen. Und damit er den Weg von Sehen verwirklicht, dann übt er diese vier frühere Übungen. Das heißt nicht, dass man sie nicht ohne, dass man Weg von Sehen verwirklicht hat, üben kann, aber also die Betonung ist so. Es ist basiert natürlich auf Anapana Sutta und andere Schriften, die auch Anapana Übungen, die 16 Übungen lehren, nachdem sie andere Übungen erwähnt haben und dann auch Vipassana, die dann zur Verwirklichung führt. Damit man Bhavana-Marga erfolgreich verwirklichen kann, Voraussetzung ist, dass natürlich die Samadhi sich verschärft. Und der erste Teil, diese Kaya Gata Sati, oder die den Teil von 16 Übungen, die mit Körperachtsamkeit verbunden ist, besonders betont die Samadhi-Seite. Natürlich Verständnis von Rupa ist von, oder Verwirklichung von feinere Rupa ist von großer Bedeutung für Verständnis von Nama. Je feinere Erfahrung man hat von Rupa, desto leichter wird es, dann Vipassana zu üben. Das wird auch erklärt in den Schriften, zum Beispiel Samanya Phala Sutta und so weiter, wo gesagt wird, dass wenn man den Körper oder Körperlichkeit versteht, dann die Verständnis von Nama oder von dem Geist ist, so wie wenn in einem durchsichtigen Kristall man bohrt ein Loch und dadurch zieht ein roter Faden, so klar wird man dann den Geist sehen, wenn man Rupa-Erfahrung verfeinert hat und verstanden hat. Rupa-Erfahrung natürlich, die Rupa ist nur Objekt. Rupa kann nie Subjekt sein. Und je tiefere Verständnis wie für Objekt haben, desto leichter wird dann Verständnis von dem Geist, das an dieser Körper gebunden ist. Und was wir gestern erklärt haben, gibt es irgendwelche Fragen? Wir immer fangen an mit Fragen. Ja. Eine kurze Frage. Und zwar hast du gesagt, derjenige, der Nirvana direkt gesehen hat oder erkannt hat, ich weiß nämlich nicht genau, der muss dann aber noch gegen die Schritte gehen, um Arahat zu werden. Und ich wollte fragen, ob ich das falsch verstanden habe? Natürlich. Und was, genau. Natürlich, das ist dann nach dem Weg von Sehen kommt der Weg von Meditation. Weg von Meditation führt dann zu dem Zustand von Arahat. Und der Weg von Sehen, was ist das? Weg von Sehen ist, dass man die vier edle Wahrheiten unmittelbar gesehen hat. Aber das reicht noch nicht, um quasi das aufzulösen, sondern das ist erstmal nur gesehen. Das ist nur gesehen. So wie man die Sonne sieht oder den Mond sieht einmal hinter den Wolken und wird wieder bedeckt von den Wolken. Damit die Wolken weggehen, hat man noch einen langen Weg. Bitte, bitte. Gestern wurde gesagt, Anicca, Dukkha, Sunyata, Anatta. Was ist denn die Yogacara-Definition, der Unterschied zwischen Sunyata und Anatta? Sunyata heißt, dass es mir nicht gehört. Anatta auch. Und Anatta heißt, das ist nicht ich. In Pali nicht so. Bitte? In auch Pali? So, Pali genauso. Ja, das ist genauso kein Unterschied. So in Pali, in allen Traditionen, Sunyata in der Agama-Tradition, nicht in Mahayana. Mahayana hat für breitere Bedeutung, bedeutet nicht dem Wesen gehört. Was dem nicht dem Wesen gehört, das ist Sunya. Frage zu der Reihenfolge selbst. Es fängt mit Zählen an, um Ekagata, Einschließlichkeit zu bekommen. Und dann geht es darum, das Verständnis von Kama, den Kandas zu haben, als drittes dann. Moment, langsam. Was ist die Frage? Ja, fünf Schritte. Weil der Meditierende übt Anapanasati, nach Yogacara in fünf Schritten. Das erste war Zählen, das zweite war das Verstehen der Kandas, das dritte war das Verstehen von Patichasamutpada, der liebste Schien. Das vierte war das Verstehen der vier Wahrheiten und dann kommt als fünftes jetzt die 16 Übungen. Und ich dachte, wer die vier edlen Wahrheiten verstanden hat, der hat das Ziel erreicht. Also ich habe es eigentlich so verstanden, dass Anapanasati ist, nee, nur durch, die vier Wahrheiten zu nur durchgedrängt hat in der Weg von Seelen, das ist alles. Er hat noch nicht komplette Verständnis. Er hat aber durchgeblickt, was Nirodha ist. Das weiß er nicht von Theorie, sondern von eigenem Erfahrung. Deswegen ist er nicht mehr Putujana, sondern ist er ein Edler, indem er unmittelbar das Objekt der Befreiung erfahren hat. Also ein Edler ist doch ein Arya Pugala. Davon haben wir acht Stück. Arya Pugala, ja. Arya Pugala. Und davon haben wir acht Stück. Und das beginnt mit dem Fakteintritt des Stromeintretenden. Und dann kommt die Frucht und dann gehen wir die anderen Stufen hoch. Das heißt, wer so weit ist, ist der schon extrem weit gekommen. Und erst dann beginnt er mit Anapanasati. Er hat möglicherweise auch Anapanasati geübt, aber nicht komplett. Komplett der Kurs Anapanasati, 16 Übungen, wird in den Schriften erklärt als ein komplett Kurs, um Arahat zu werden. Nicht teilweise, sondern komplett, wenn es in 16 Übungen durchgeführt wird. Also machen wir das einfach, nicht kompliziert. So ist die Tradition. Ich habe das nicht gemacht. Und die Tradition ist basiert auf die Agamas. So ist es auch in den Agamas. Man hat viel, viel anderes gelernt. Dann kommen die 16 Übungen. So, keine andere Fragen? Alles okay? Dann die vier Übungen, die mit Körperachtsamkeit verbunden sind, haben wir schon gestern erwähnt. Und warum Shamatha so wichtig ist, indem, wenn man Shamatha übt, genauso auch in Vipassana, aber in Shamatha wird es viel klarer, sieht man sehr klar, wie indem das Objekt feiner wird, verfeinert sich auch der Geist. Das ist dann Prozess von Shamatha in Anapanasati. In Anapanasati ist es besonders klar, in dem Objekt ist, wie wir schon gesagt haben, Chitta Jarupa. Es ist ein Objekt, das sozusagen von dem Geist erzeugt ist. Wenn der Geist nicht da ist, kommt kein Atem. In Kommentar von Satipatthana Sutta wird gesagt, dass wenn man über Atem meditiert, sollte man eigenes Körper sich vorstellen als Blasen. Blasebalg. Blasebalg. Balg. Blasebalg. wunderschönes Wort. Blasebalg, dann die Nasenspitze als Öffnung von dem Blasenbalg und die Hände, die Blasenbalg betätigen, das ist nichts anderes als Anstrengung des Geistes. Wenn Anstrengung des Geistes ist, also wenn die Hände arbeiten schnell, dann was kommt zustande? Kurze Atem. Wenn die Hände arbeiten langsam, was kommt? Dann lange Atem. So soll man verstehen. Beispiel, andere Beispiel in den Schriften auch, wie ein Dreher, der dreht, weiß, dass wenn er lang dreht, dass er lang dreht, wenn er kurz dreht, dass er kurz dreht. So wird es erklärt in den Kommentaren von Theravada. Jetzt, wie ich gesagt habe, in der nördlichen Tradition bekommen wir ein anderes Bild. Das haben wir erklärt schon am ersten Tag. Es gibt grobe Atem, das geht in Körper hinein durch die Nasenlöcher. Und es gibt auch feine Atem, das unbedingt als Meditationsobjekt wahrgenommen soll. Und diese feine Atem geschieht in jedem Por von dem Haut und ganze Körper sozusagen beteiligt sich an diesem feinen Atmung. Jetzt, was geschieht da? Wir haben schon gesagt, dass in dem Schritt von Ganana, von Zählen, der Ibende hat schon gewisse Erfahrung mit Geistanspitzigkeit, dann er anwendet das an Sehen von zwei Sorten von dem Atem. Diese feinere Atem ist dann besonders klar in, was wir gesagt haben, in diese zwischen Einatmen und zwischen Ausatmen. Und wichtig ist zu verstehen, dass wenn, so wird gelehrt, wenn grobe Atem lang ist, wird dann der feine Atem kurz. Es wird auch erklärt in den Theravada-Schriften, diese vier Übungen, eigentlich sind drei Übungen, in denen niemand kann lange und kurze Atem zusammen haben. Wenn Atem kurz ist, ist nicht lang. Wenn Atem lang ist, ist nicht kurz. Es kann nicht existieren, dass man gleichzeitig lange oder kurze Atem hat. Hier, die Lage ist ganz anderes. Wenn der Meditierende konzentriert sich so, dass er versteht, dass wenn grobe Atem lang ist, wird dann die feine Atmung wird kurz. Das ist im Zustand von Meditation, nicht in gewöhnlichem Zustand. Jetzt hat er schon Einspitzigkeit des Geistes. Mit dieser Einspitzigkeit des Geistes, er untersucht. Sein Körper hat sich beruhigt, sein Atem wird lang, indem Körper sich und Geist sich beruhigt haben. Dann er sieht, dass wenn grobe Atem, das durch die Nasenlöcher kommt, lang ist, wird dann diese Zwischenperiode zwischen Einatmen und Ausatmen und zwischen Ausatmen und Einatmen kurz. Aber wird auch erklärt, in den Übungen erst lange Atem, dann kurze Atem. Wenn man sich Zustand von Samadhi nähert, dann wird Atem sehr fein und kurz. Ich hoffe, dass die meisten von hier haben schon diese Erfahrung gemacht. Deswegen werden auch erklärt, erst lange Atem, dann kurze Atem. Weil dieser kurze Atem dann kommt, wenn die Konzentration besser wird. Es auch kommt natürlich, wenn wir uns bemühen, aber das ist dann nicht Zustand von Meditation. Dann, was heißt das, wenn die Konzentration sich ist besser wird, dann dieser grobe Atem wird kurz und diese Zwischenperiode wird dann lang. Das ist dann Zustand von, in dem man beide als Betrachtungsobjekte nimmt, das ist dann Zustand von besserer Konzentration. Dann, was macht der Meditierende? Der Meditierende dann konzentriert sich an eben diese Periode von Zwischenatem. Und er nimmt ganze Körper als Objekt. Deswegen, so wird verstanden, Sabbakaya Patisamvedi Asasisamiti Sikati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasisamiti Sikati. Ich lerne ganze Körper erfahrend, kann man so sagen, einzuatmen, ganze Körper ausatmen, ganze Körper wahrnehmend ausatmen. Was bedeutet das? Der Meditierende dann konzentriert sich an diese feinere Atem im ganzen Körper. Und seine Konzentration wird dann der ganze Körper wörtlich. In Patisambhidamaga, auch in Visuddhimagga wird erklärt, ganze Körper heißt ganze Körper von Atem, von Anfang einatmen, von Anfang bis Ende. Anfang ist Nasenlöchern, Mitte in Brust, Ende in Leib, Unterleib. Ausatmen, Anfang in Unterleib, Mitte in Brust, Ende an Nasenlöchern. Der Meditierende, wenn er macht diese dritte Übung, obwohl er bewegt sich nicht von der Berührungspunkt von dem Einatmen und Ausatmen, das Anapananimitta genannt wird, Zeichen von Einatmen, Ausatmen. Warum Zeichen von Einatmen, Ausatmen? Weil es ist da, dass er die Prozesse von Einatmung und Ausatmung wahrnimmt. Er bewegt sich nicht von diesem Punkt und trotzdem ist er bewusst von diesem ganzen Gang von Einatmen und Ausatmen, von Nasenlöchern zu Unterbauch und von Unterbauch zu Nasenlöchern. Aber steht er immer an einer Stelle. Sein Geist bewegt sich nicht, obwohl, so wird erklärt in Patisambhidamagga, obwohl er kann nicht einatmen und Anapana Nimitta und Ausatmen und Anapana Nimitta mit demselben Geist betrachten. Er betrachtet die zwei Prozesse als eine unaufhörte Kette, ununterbrochene Kette, wo in, an der Berührungsstelle an Anapana Nimitta. Hier aber in der nördlichen Tradition Sabbakaya Patisamvedi, ganze Körper betrachtend oder wahrnehmend, ist dann wörtlich interpretiert. Hier bedeutet das wörtlich ganze Körper. Ganze Körper wird, indem man sich an Zwischenperioden konzentriert, ganze Körper wird dann Objekt von Einatmen und Ausatmen. Indem der Ibende so macht, kommt er in Versenkung. Das ist dann vierte Übung. Nach der Visuddhimagga-Lehre, wenn er übt Sabbakaya Patisamvedi Asasi Samiti Sikkhati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasi Samiti Sikkhati, ich wahrnehme ganzen Körper von Atmen und den Geist, das Atem betrachtet. Ich lerne einzuatmen und auszuatmen. Da entwickelt er Ugahanimitta, feineres Bild von Atem, das er dann in vierte Übung, Pasambayam Kaya Sankaram, ich verfeinere Körperformation, lerne ich einzuatmen, auszuatmen. Das ist dann durch diese Verfeinerung wird dann Patibhaga Nimitta, reflexives Bild von Atem erzeugt, das dann Objekt ist von angrenzenden Sammlungen, ersten, zweiten, dritten und vierten Sammlungen in Anapanasati. So wird erklärt in Visuddhimagga. Also diese verfeinte Bild, geistige Bild von Atem, das erscheint an Anapana Nimitta, an der Stelle, wo man gewöhnt ist, Atem zu betrachten. Dort verfeint sich der Atem. In der nördlichen Tradition, der Atem verfeint sich im ganzen Körper. Und ganze Körper wird dann sozusagen zu Nimitta. Wenn Konzentration besser wird, dann das Licht der Konzentration wird nicht fokussiert an der Stelle, wo man berührt, Atem an den Nasenlöchern, sondern verbreitet sich im ganzen Körper. Deswegen spürt man dann, wie alle Poren von den Haaren in dem Körper saugen und wieder werfen, ausstoßen, Luft, Element in Körper hinein und aus dem Körper. Jetzt in dem, was geschieht, in dem man sich völlig dem, besonders dem Zwischenperioden widmet, wo diese feinere Atem wahrgenommen wird. Diese Prozess von grobe Atem wird immer und immer weniger deutlich. Und die Zwischenperioden werden immer mehr deutlich. Das ist dann der Zustand von Versenkung. Man spürt zwar, dass diese Art, grobe Atem noch da ist, aber es geht in den Hintergrund und man bleibt völlig in Abgeschiedenheit, kann man sagen, in Abgeschiedenheit bei dem feineren Atem, durch den man dann zur Versenkung kommt. Da natürlich die Untersuchung von dem Prozess von Verfeinerung von Objekt durch Geist wird viel deutlicher als hier, in dem Objekt wird ganzer Körper. Und man sieht sehr klar, wie ganzer Körper sich verfeint, indem der Geist sich verfeint und wie der Geist sich verfeint durch Erfahrung von dem subtilen, immer mehr subtilen Körper. Also hier Pasambayam Kaya Sankaram, ich verfeinere die Formation des Körpers. Formation des Körpers ist nichts anderes als Atem selbst. Das ist ein Synonym für Atem. Einatmen und Ausatmen. Wie verfeinere ich das? Indem ich mehr und mehr in Abgeschiedenheit von Körper mich versenke und erfahre immer feinere Einatmung und Ausatmung. Dann der ganze Körper wird als Nimitta erscheinen. Und so geht man in angrenzende Sammlung, erste Sammlung, zweite Sammlung, dritte Sammlung und bis vierte Sammlung, wo dann diese grobe Atem völlig verschwindet. Wird in früheren Zuständen von Versenkung geht es zu Hintergrund und wird nicht mehr zu klarem Objekt. Dann in vierter Versenkung diese grobe Atem von Nasenlöchern zu Bauch, dieser Prozess dann völlig verschwindet. Und was da nur bleibt, ist diese feinere Atem, das so fein ist, dass es kaum sich merken lässt, weil es ist noch da, weil sonst, wenn es nicht da wäre, würde man natürlich nicht mehr weiter leben können. Aber es wird so fein, dass man es kaum merken kann, nur sehr, sehr feine Bewegung in dem ganzen Körper. Das ist dann Zustand von vierten Jhana, wo der, dieser Prozess von Einatmen und Ausatmen völlig verschwindet. Man wird nicht mehr bewusst von dem groben Atem. Und man sieht nur diese feinste Form von Atmen, was nicht im wahren Sinne wirklich Atem ist. Es ist sozusagen die verfeinerte Form von Nimitta, von Atem, indem man aus Nimitta ganzen Körper genommen hat, dann von dem ganzen Körper. Jetzt, damit dieser Prozess von Versenkung klar wird, ich erkläre, wie in der nördlichen Tradition dieser Prozess von Versenkung erklärt wird. In Allgemeinen, und dann auch erklären wir in Bezug zu diesem Prozess von Anapanasati. Ist das gut so? Prima? Okay. Dann, wenn man in der nördlichen Tradition, auch in Tibet, auch in China, von den klassischen Erziehung in Shamatha spricht, in nördliche, in südliche Tradition Abhidharma sagt, dass die Übung in Shamatha ist nur Übung in angrenzenden Sammlungen, erste, zweite, dritte, vierte Jhana in den feinen Formen und erste, zweite, dritte, vierte Jhana in formlosen Objekten. In den nördlichen Buddhismus, nicht in der Agama-Tradition, sondern im Mahayana natürlich, gibt es viele, viele andere Sorten von Konzentration, die nicht unbedingt verbunden sind mit diesen Erfahrungen. Es handelt sich in einer Arbeit mit den feineren Energien, die auch verbunden sind mit diesem Praxis, diese Praxis von Anapanasati, das wir jetzt erklärt haben. Dadurch werden auch diese feineren Energien im Körper klar, wenn man gewisse Übungen macht. Alle diese Stufen von Versenkung auch, dass man mit ganzem Körper als Objekt gemacht hat, kann man dann auch machen in den Energienzentrums und kann man sogar machen in einzelnen Poren von Haut, in dem die Kraft des, der Konzentration sich verbessert hat. Konzentration ist wie Lupe oder Mikroskop. Durch Konzentration hat man Fähigkeit, ein winziges Objekt so vergrößern wie die ganze Welt und ganze Welt wieder verkleinern wie ein Haar. Das ist die Fähigkeit des Geistes, das sehr leider sehr wenig von uns Zugang, die Zugang haben dazu. Dann, wenn man spricht in der nördlichen Tradition von Shamatha, man spricht immer von 9 Stufen von Shamatha. Diese 9 Stufen von Shamatha erklären auch Progress von zu Versenkung, zu Jhana. Und auch von dann von erste Jhana höher. Aber was besonders betont wird in der nördlichen Tradition, ist die Meisterschaft von Shamatha. Man kann alle Jhana erreichen, ist nicht schwer, aber sie meistern ist sehr schwer. Viele Meditierende haben Erfahrung von den Jhanas, aber das sind alle, wie der Anuruddha beschreibt, die Getter, das sind alle Getter mit schmutzigen Hallo. Die um ein Gott sein mit ganz klaren Hallo, ohne jegliche Verschmutzung, das ist sehr schwer. Und das ist eben in dem nördlichen Buddhismus besonders betont, den Weg von Bodhisattva, Buddha zu werden. Dann der Bodhisattva, der muss Shamatha eben als an vier höhere Ebene als die Schüler. Die Ebene von Shamatha, von Buddha, lässt sich nicht mit Moggallana oder Sariputta vergleichen. Also Betonung wird nicht an einfach in Versenkung einzugehen und Versenkung für Vipassana anzuwenden, wie es in südlicher Tradition meistens verstanden wird, sondern an volle Meisterschaft von Shamatha. Und das geschieht durch Training in den neun Chitta-Stiti. Neun Chitta heißt Geist, Stiti heißt Bleibe. Neun Bleiben des Geistes, kann man sagen. Oder neun Stufen des Geistes auf dem Wege zur Meisterschaft in Shamatha. Neunte Stufe natürlich ist Samadhi, Samadhyati. Aber die meisten von uns bleiben in diesem Zustand von Samadhi nicht lang. Dann kommen wieder gewisse Gefühle, Schwankungen. Wenn man schon Jhana hat, dann die werden nicht viel den Zustand von Jhana beeinflussen können, aber es sind doch die Verschmutzungen von der Jhana, die nicht erlauben, dass man so tief in Jhana eingeht, dass man da tagelang bleiben kann. Also dann was sind die neun Stufen? Jetzt erklären wir und dann erklären wir auch in Bezug zu Anapanasati, wie wir das erklärt haben. Erste Stufe heißt Stapayati. Stapayati heißt etablieren. Etablieren den Geist auf dem Meditationsobjekt. Das heißt, der Meditierende hat verstanden, was zu machen ist, worauf er sich konzentrieren muss, einatmen und ausatmen. Er weiß, dass nur wenn sein Geist da etabliert ist, kann er sozusagen von der Meditation wirklich Nutzen haben, dass er kann dann gehen im Prozess des Läuterung des Geistes, nur indem er bei Objekt der Meditation bleibt. Deswegen, er nimmt Entschluss, ich muss bei dem Objekt der Meditation bleiben. Und er hat verstanden, das Objekt der Meditation klar von der Erklärung, von dem kompetenten Lehrer, er weiß, was zu tun ist. Und er nimmt Entschluss, da bleibe ich. Aber in seine Erfahrung ist nicht genug, um da zu bleiben. Er versucht, da zu bleiben, mehr durch Entschluss und durch Kraft der Wille. Seine Achtsamkeit und Wissensklarheit sind nicht genügend, damit er bei dem Objekt eine Kontinuität hat. Deswegen, so wie vielleicht viele von uns erfahren haben, in diesem Stadium, erlebt noch nicht große Freude an Meditation. Er kann auch noch Frustrationen erleben, indem der Geist immer weggeht. Und er ärgert sich mit Affengeist, indem seine Erfahrung von Achtsamkeit und Wissensklarheit nicht genügend ist. Aber er bleibt bei seinem Entschluss und wegen seinem Entschluss, er kann kommen dann zur zweiten Stufe von Samatha, oder zweite Bleibe in Samatha, was heißt Sam Stapayati. Sam, diese Upasarga-Präfix, hat Bedeutung zusammen. Das heißt, dass wenn er meditiert, er bleibt, er kann schon längere Periode zusammen mit dem Objekt bleiben. Durch seine Anstrengung durch seine Begeisterung für was er macht, durch seine Übung, dann wird er langsam belohnt, dass er fängt an, auch etwas Freude an der Meditation zu haben und etwas von der Leichtigkeit und Klarheit, das durch Meditation kommt, durch Shamatha kommt, zu erleben. Das ist dann zweite Bleibe, Sam Stapayati. Damit er in weiter noch feinere Objekt und Geist erleben kann, muss er da den ersten Feind völlig überwinden. Erster Feind von den Meditierenden ist was? Ist Kausidya, ist Faulheit. Damit man hoher in der Meditation kommt, muss man Faulheit völlig überwinden. Das ist also erste Feind oder erste Fehler von den Meditierenden, indem sie faul sind, sie kommen nicht her. Das, was Faulheit überwindet, sind vier Faktoren des Geistes, die wir erwähnt haben. Erste ist Sada, man muss Vertrauen haben an das, was man macht, ohne Vertrauen. Die heilsamen Zustände des Geistes können nicht zustande kommen. Wenn man Vertrauen hat, wird man auch dann Chanda. Chanda heißt Begeisterung hier. Oder? Absicht. Absicht ist nicht. Es gibt zwei Sorten von Chanda im Buddhismus: Kama Chanda und Dhamma Chanda. Kama Chanda ist Lust, kann man sagen, Lust. Lust nach Dhamma, was die Voraussetzung ist für alle tiefere heilsame Zustände des Geistes, und Kama Chanda, Lust nach den Sinnen, nach Sinnengenuss. Hier ist natürlich Dhamma Chanda genannt. Man kann übersetzen Begeisterung. Indem man Vertrauen hat, hat man Begeisterung für das, was man macht. Nur dann kann man Faulheit überwinden und in feinere Zustände des Geistes kommen. Indem man diese Begeisterung hat, wird man auch Virya haben, wird man Entschlossenheit, das ist Energie ist besser. Energie ist hier besser. Wird man auch Energie haben für die Übung, und dadurch dann kommt Pasadi. Man wird dann imstande sein, Leichtigkeit und Entspannung. Pasadi oder Prashrabdi lässt sich nicht mit einem Wort übersetzen. Am besten übersetzt man mit zwei Worten: Leichtigkeit oder Klarheit und Entspannung. Also Jnana Ponika übersetzt mit gestillt sein. Naja, das ist Jnana Ponika. Okay. In der Theravada-Tradition gibt es sechs Faktoren, die mit Pasadi zu tun haben. Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, Mudu, Feinheit, gerade sein, und Kamanyata, Fähigkeit zu tun, was man machen möchte, ganz glatt. Diese sechs, das ist Besonderheit von südlichen Buddhismus, man findet nie im nördlichen Buddhismus, die kommen dann zusammen mit Pasadi. Stillheit des Geistes, okay, aber das ist nicht nur Stillheit, das ist auch Klarheit. Prashrabdi heißt Klarheit eigentlich. Klarheit mit Stillheit oder mit Entspannung ist. In Visuddhimagga-Tradition, basiert an Patisambhidhamaga wird es erklärt, wenn der Meditierende mit Energie unterscheidet lange und kurze Atem. Durch diese Energie wird er belohnt, dass sein Atem und der Geist das Atem betrachtet, wird feiner. Wenn der Geist und Atem feiner werden, erfährt er Freude. Wenn er Freude erfährt und die Freude etabliert ist im Geiste, dann durch das wird er wieder merken, dass durch diese Freude sein Geist und Objekt werden noch feiner. Wenn er mehr Weisheit hat, mehr Wissensklarheit hat und Achtsamkeit hat, wird er imstande sein, Gleichmut zu üben gegenüber dieser Freude. Dann wird sein lange oder kurze Atem noch feiner. So kann er dann zur Erzeugung von Ugahanimitta und Patibhaganimitta kommen, die dann zur Versenkung führen. So wird erklärt in Visuddhimagga. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, um diesen Prozess zu verstehen. Die sind natürlich erklären dieselbe Sache, nur mit anderen Worten. Dann, wenn man so durch diese vier Faktoren die Faulheit beseitigt hat, dann starke Achtsamkeit, Sati oder Smriti, kommt zustande. Durch diese starke Achtsamkeit, das nur entsteht, wenn Faulheit beseitigt war und wenn diese vier Faktoren des Geistes sehr klar erscheinen, dann wird der Meditierende imstande sein, er geht in dritte Stufe von Shamatha, was heißt Upasthapayati. Upa, dieser Präfix Upa heißt in der Nähe. Er bleibt immer in der Nähe von dem Meditationsobjekt. Das heißt, er kann, sobald er ihn verliert, indem er denkt, was anderes und Denken oder anderes Gefühl als andere Wahrnehmung, als Einatmen und Ausatmen stärker wird als Wahrnehmung und Gefühl von Einatmen und Ausatmen. Was macht er? Er merkt sich das, sobald es geschieht, und bringt durch Achtsamkeit, diesmal nicht mehr durch Kraft, deswegen er erlebt schon diese Leichtigkeit und Stille. Er bringt seinen Geist zurück zu dem Objekt. Hier in den zwei ersten Stufen, er verlässt sich meistens noch an Wille und Kraft, damit der Geist zu dem Objekt wieder lenkt. Jetzt, indem er schon ein Gefühl von Leichtigkeit und Klarheit hat und Entspannung, er arbeitet weniger mit Kraft, er bringt den Geist zurück zu dem Objekt, sobald er unklar wird, durch Achtsamkeit. Seine Meditation dann fließt viel besser und er fängt an, wirklich Freude zu haben an der Meditation. Diese Freude dann bleibt, indem der Geist auch ist fähig, bei einem Meditationobjekt zu bleiben. Nicht durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit. Also da sammelt sich die erst die zweite Kraft, dass man die fünfte Kraft, dass man braucht, um Shamatha zu üben, das ist Kraft der Achtsamkeit. Indem er den Geist zu dem Meditationsobjekt nicht mehr durch Kraft lenkt, sondern durch Achtsamkeit, natürlich das Gefühl in Meditation wird ganz anderes. Dann, indem Achtsamkeit wächst und bleibt, kommt er in vierte Stadium von Shamatha, wo die Kraft von Achtsamkeit zur Reife kommt. Dieses Stadium heißt dann Avastapayati. Ava heißt nieder. Sein Geist bleibt nieder, bleibt sitzen bei dem Objekt. Und er verliert ihn nicht mehr. Obwohl verschiedene Gedanken, Wahrnehmungen, Gefühle, außer Wahrnehmung, Gefühl und Gedanken am Atmen kommen, er verliert nicht mehr sein Meditationsobjekt, seine Kraft von Sati ist gekommen zur Reife. Deswegen er beseitigt den zweiten Feind von Shamatha. Zweiter Feind von Shamatha ist Asampramosha. Asampramosha heißt von dem Sanskrit-Wurzel Mush, heißt gestohlen. Es ist Zustand, wo der Achtsamkeit wird nicht mehr gestohlen werden können. Also alles, was er erlebt, erlebt er mit dem Meditationsobjekt. Sein Geist verlässt nicht mehr Meditationsobjekt. In diesem Stadium, wir haben schon gesagt, dass alle Feinde der Shamatha lassen sich zusammenfassen als Tendenz des Geistes zu senken und Tendenz des Geistes zu Aufregheit. Audatyam oder Udacha und Laya. Laya heißt senken. Hier in vierter Stufe von Shamatha alle grobe Tendenzen zu Aufregheit des Geistes hat er verlassen. Sein Geist bleibt bei dem Meditationsobjekt. Aber es kommen noch, es kann noch in der Meditation besser wird. Ich hoffe, dass, ich glaube, dass vielen von uns das mehrmals erfahren haben. Wenn die Meditation besser geht, wenn der Geist und Objekt feiner wird, was geschieht da? Man wird zufrieden mit dem angenehmen Gefühl, das man erfährt. Der Geist ist zu faul, will nicht mehr Meditationsobjekt untersuchen. Dann der Geist sinkt, obwohl der Meditierende hier verliert nicht mehr Meditationsobjekt. Er hat diese feinere Trägheit und Mattheit, das ihn nicht erlauben, weitere Fortschritte zu machen. In meiner Erfahrung, also Meditationlehre bisschen, habe ich erlebt, mehrere Meditierende, die schon lange, lange Zeit meditieren und gehen nicht über diesen Zustand, dass sie sich sehr angenehm fühlen, und dann bleiben sie in diesem angenehmen Gefühl eine Stunde oder zwei Stunden, sogar drei Stunden, und denken sie, dass sie schon was erreicht haben. Aber das ist nur Anfang, nichts anderes. Also die grobe Aufregtheit ist beseitigt, aber es kann noch ziemlich grober Zustand von Sinken des Geistes kommen. Man fühlt sich wohl, aber der Geist ist nicht sensitiv. Und nur der sensitive Geist, der mit Wissensklarheit arbeitet oder mit Wissensklarheit verbunden ist, kann man sagen, der kann ihn zu höherem Zustand von Shamatha führen. Also wenn Achtsamkeit zur Reife gekommen ist, muss noch Wissensklarheit zur Reife kommen. Nur dann wird der Übende fähig sein, auch die feineren Zustände von Sinken, Tendenz von Sinken des Geistes und Aufgeregtheit des Geistes zu beseitigen. Dann, indem der Meditierende sich wehrt mit Wissensklarheit gegen diese Tendenz von Senken des Geistes, er kann dann tiefer kommen in Prozess von Läuterung des Geistes. Diese fünfte Stufe ist dann wegen Wissensklarheit, das durch Achtsamkeit bedingt ist, dann Dhammayati. Dhammayati heißt zähmen. Er ist imstande zu zähmen, diese grobere Tendenz zu senken des Geistes. Und was da bleibt, ist nur sehr subtile Tendenz von Senken und Aufgeregtheit des Geistes, dass er jetzt gleich entdecken kann. Also indem er Wissensklarheit anwendet, ist er fähig zu vermeiden, grobere Zustand von Tendenz zu senken, und dann bleiben nur subtile Tendenzen von Senken und Aufregtheit, dass er gleich von denen er gleich bewusst wird. So kommt er im sechste Stadium von Shamatha, das heißt Shamayati. Shamayati heißt, sein Geist wird beruhigt. Beruhigung des Geistes. Indem die Kraft von Wissensklarheit klärer zum Ausdruck kommt, er kann gleich entdecken, auch subtile Tendenzen des Geistes zu senken und zu schweben, Aufregtheit, kommt er tief in Ruhe. Diese tiefe Ruhe dann bedingt, dass er dass die Wissensklarheit, das auf Achtsamkeit basiert ist, kommt zur Reife. Wenn Wissensklarheit zur Reife kommt, er hat die Fähigkeit sozusagen zu entdecken, die Tendenzen des Geistes zu senken und zu schweben oder Aufregtheit zu entdecken, sobald sie entstehen. Sogar er hat das Gefühl, dass bevor sie entstehen, dass sie kommen. Solche Wissensklarheit, Reife von Wissensklarheit, dann führt zu vollkommener Beruhigung. Das ist dann siebte Zustand von Shamatha. Viupashamayati. Viupashamayati. Er kommt zu vollkommener Beruhigung. Indem er zu vollkommener Beruhigung gekommen ist, indem er die Tendenzen des Geistes zu schweben oder zu senken gleich entdecken kann, lässt nicht zu, dass sie zunehmen. Sie werden beseitigt, sofort sie kommen. Was geschieht da? Er ist fähig in diesem Stadium, in dem die Wissensklarheit zur Reife gekommen ist, er ist fähig anzuwenden gleichmäßige Energie oder Anstrengung, Virya, das ist Zustand von UPK natürlich, so wie wenn der Pferd des Geistes von sich selbst so trottet, wie sagt man, läuft, nicht läuft. Galoppiert. Galoppiert, das ist das Wort, was ich suchte. Wenn Pferd selbst galoppiert, dann der Reiter kann, braucht nicht die Ziege ziehen, er kann loslassen, aber auch nicht zu loslassen, immer in der Mitte. So, er vermeidet zwei Hindernisse oder zwei Feinde von perfekter Samadhi. Das ist Abroga und Anabroga, sehr schwer zu übersetzen. Das sind technische Ausdrücke in Yoga, das werden auch in indischer Yoga sehr. Abroga heißt, sich zu dem Objekt wenden mit gewissen Anstrengung, und Anabroga ist zu dem Objekt wenden ohne Anstrengung, also ein bisschen Faulheit. Also diese Hindernisse dann überwindet er. Das heißt, seine Anstrengung bei dem Objekt bleibt immer gleichmäßig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So kommt er in Zustand von Ekoti Karot, Ekoti Bhava, die perfekte Einspitzigkeit des Geistes. Ekoti Bhava. Ekoti Karoti. Achte Stufe von Shamatha. Sein Geist anwendet immer gleichmäßige Anstrengung und bleibt bei dem Objekt gleichmäßig. Was heißt Samadhi wörtlich? Sam Adhana. Sam heißt zusammen, auch heißt richtig. Adhana heißt anwenden. Samadhi ist Zustand, wo der Geist angewendet wird an Objekt in korrekter Weise, das heißt immer gleichmäßig. Er sinkt nicht, er schwebt nicht, er hat nicht zu viel Anstrengung, er hat nicht zu wenig Anstrengung. Das ist Zustand von Samadhi. Das ist korrekter Zustand des Geistes. Das ist deswegen Training in Shamatha heißt auch Chitta Bhavana, Entwicklung des Geistes. Wahre Geist ist Geist von ist dieser Geist. Das soll man erleben. Dieser Geist ist immer klar, immer entspannt. Und immer rein, ohne jegliche Befleckung. Wenn man konsequent diesen Zustand von perfekter Einspitzigkeit des Geistes geübt hat, durch die Gewohnheit, Kraft der Gewohnheit von perfekter Einspitzigkeit des Geistes, kommt man zur neunten Stufe von Shamatha. Das ist Samadhiati. Er bleibt, wie lange er will, in diesem perfekten Reinheit von Geistes, das ohne jegliche Tendenz zu Befleckung ist. In diesem Zustand lange Zeit zu bleiben, ist nicht leicht. Da muss man lange, lange Zeit üben. Aber wenn man so geübt hat, und so lernen sie auch die großen Meister, auch in Tibet, die dann bleiben nicht so wie hier 1,5 Stunden schon, aber sie bleiben 10 Stunden, 20 Stunden ohne jegliche Bewegung. Das ist nicht leicht zu erreichen. Muss man lange, lange Übung. Das ist dann die Kraft von Übung. Das besonders in nördlicher Tradition, die als Ziel hat, Zustand von Buddha betont wird. Okay, dann heute machen wir so viel. Morgen dann fassen wir das zusammen und auch in Bezug zu unserer Atemübung, damit wir das besser verstehen. So, dann machen wir eine kurze Pause.